Dem alten Parlament galt Autorität und Verantwortung im umgekehrten Sinne. Man hatte die Verantwortung, ging von oben nach unten. Und die Autorität ging von unten nach oben. Und das war die Sünde, wieder ein Naturgesetz. Und daran musste er langsam aber sicher zerbrechen. Hier aber gilt das alte, das richtige Prinzip. Die Autorität geht von oben nach unten. Die Verantwortung aber immer von unten nach oben. Verantwortlich sind sie dem Nächsten, der über ihnen zu stehen berufen ist. Die letzte Verantwortung trägt der Führer und der trägt sie vor seinem Gott und seinem Volk.